Menschen geläutert in heiliger Glut, trutzig wie Helden in Kampf und in Streit, still und geduldig in Not und in Leid. O, blick nicht um dich, schau in dich hinein, tauch dich ins göttliche Feuer hinein. Der Geist unseres Heilands im Herzen dein lässt dich auf Erden ein Segen nur sein. Wir brauchen Menschen wie Bergluft so klar, die bis ins Innerste treu sind und wahr. Menschen, die wandeln im göttlichen Licht, in deren Augen sich Himmelslicht bricht. O, blick nicht um dich, schau in dich hinein, tauch dich ins göttliche Feuer hinein. Der Geist unseres Heilands im Herzen dein lässt dich auf Erden ein Segen nur sein. Wir brauchen Menschen voll göttlicher Leben, die tiefe Demut zum Dienst für Gott trieb. Menschen, die gläubig für Gott alles tun und betend in seinem Willen ganz ruhen. O, blick nicht um dich, schau in dich hinein, tauch dich ins göttliche Feuer hinein. Der Geist unseres Heils